Wir melden uns wieder mit der laufenden Berichterstattung von Apollo 14. Die Astronauten befinden sich zurzeit am Fuß des Konus oder Kegelkraters und beraten im Augenblick darüber und mit dem Kontrollzentrum natürlich, wie es weitergehen soll. Sie sind schon ungefähr 25 Minuten hinter ihrem Ausstiegsplan dieser zweiten Ausstiegsunternehmung zurück und nun steht eine kritische Frage zur Diskussion. Ja, die Frage, ob verlängert wird. Und es wurde gesagt, 30 Minuten länger als vorgesehen sollten sie wohl unterwegs sein. Wir hatten vorhin gesagt, sie stünden schon am Kraterrand. Das hatten beide auch geglaubt, aber sie haben sich doch durch das Gelände täuschen lassen. Es ist so, meine Damen und Herren, ähnlich, wie Sie es vielleicht auch schon im Gebirge erlebt haben. Sie sehen einen Rand, auf den Sie zustreben und glauben, nun haben Sie die Aussicht ins Tal. Und wenn Sie auf dem Rand stehen, sehen Sie, es erhebt sich doch nochmal ein neuer Abhang, der Sie von dem Blick in das Tal fernhält. Und so ist es den Astronauten gegangen. Jetzt geht es darum, ob sie noch weitergehen sollen. Sie haben eine ziemliche Anstrengung hinter sich schon durch den Aufstieg. Es wurde die Herzrate wieder einmal gemessen und es stellte sich heraus, dass 150 Schläge in der Minute bei Shepard zu vermelden waren, 128 bei Mitchell. Das spricht für eine große körperliche Anstrengung und vor allen Dingen war es wohl der Wagen, der ihnen einige Schwierigkeiten machte, diese kleine Handkarre, die sie nun mitziehen müssen durch ein sehr mit Trümmern besätes Gelände und was hier auf unserer Mondkarte und überall so schön als gerade Linie eingezeichnet ist, der Weg zum Kohnkrater, dieser Weg wird nun durch viele Umwege unterbrochen. Trotz der Herzschlagrate, es wurde gerade wieder bestätigt, es geht ihnen gut, sie sind in ausgezeichneter körperlicher Verfassung. Obwohl es Schwerarbeit war, wir haben sie tief und intensiv atmen hören. Das Gesteinsfeld, das vor ihnen lag, war unübersichtlich und Horst Eifler, Sie deuteten es an, es ist wahrscheinlich ein großes Kunststück, den Wagen dort durchzumanövrieren. Shepard hat kalkuliert, wenn man den Plan so durchführt, wie er auf dem Programm steht, dann würden sie zum Schluss etwa eine Stunde hinter dem Ablauf zurückhinken und dann kommt man vielleicht an die kritische Grenze des Life Support Systems, des Atemgeräts heran und wir müssen warten, welche Entscheidung die NASA fällt. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Shepard auch dazu tendiert, auf den Rand des Kraters zu steigen und die Mission dann gewissermaßen beim Abstieg abzukürzen. Und das wäre ja, das kann man auch ihm nachfühlen, dass er gerne mal hineinschauen möchte, wie dieser junge Meteorkrater aussieht. Dieser fantastische Anblick, den Sie jetzt schon haben von dieser ungewöhnlichen Gebirgslandschaft, die wir ja auf Erden doch kaum vorfinden in dieser Weise, den haben Sie geschildert. Sie haben unterwegs auch an anderen Dingen gearbeitet. Sie haben zum Beispiel diese Röhren in den Boden getrieben, mit denen sie tiefere Bodenproben entnehmen. Und zwar war das eine schwere Arbeit, wie Sie sagten, sie haben den Hammer ziemlich draufschlagen müssen. Und sie haben außerdem einen großen Felsbrocken fotografiert, der besonders eigenartige Kristallbildungen enthielt. Das heißt, sie dokumentieren und sammeln während dieses Wander- und Ziehmanövers an dem Wagen auch immer noch. Wir wollen vielleicht nicht vergessen, dass jeder Stein, der mitgenommen wird, 5-mal fotografiert werden muss und das hält natürlich auch auf. Sie scheinen jetzt weiter zu steigen, denn Sie atmen wieder sehr schwer und offenbar hat es Houston, das Kontrollzentrum, Ihnen überlassen zu tun, was Sie jetzt für richtig halten. Ja, meine Damen und Herren, wir melden uns laufend weiter über dieses Apollo 14 Unternehmen und geben zurück an Evergreen Sagogo.